Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Ich habe gerade in letzter Sekunde noch den Regler hochgerissen für die Titelmusik. Das war gekonnt. Oder auch nicht, je nachdem, wie jemand Professionalität so einordnet. Nun ja, aber wir sind hier und das ist Folge 210 und auch zu dieser Zahl hat Marcel bestimmt einen lustigen Fakt. Ja, auch zu dieser Zahl hat Marcel einen lustigen Fakt. Ja. Also zuerst wollte ich ja eigentlich die Agenda auf die Agenda setzen. Die Agenda auf die Agenda. Aber das ist ja die 2010, nicht die 210. Ach so, stimmt. Oh. Unser von ging das. Dann müssen wir noch ein bisschen. Deswegen habe ich Nokia ausgegraben. Die Agenda. Nokia, wir erinnern uns, verbindet Leute miteinander. Ja. Du schaust so. Ich sehe noch nicht, wo das hin, wo du damit hin willst. Little known fact: Nokia hat ja mal Gummistiefel gebaut. Regenstiele. Regenstiele und Gummistiefel, ja. Ah. Regenstiele sind die Sachen, die im Regenschirm drin sind. Weißt du, ohne den Schirm. Und wenn es nicht so sehr regnet, dann immer einfach nur einen Stiel mit. Das spart auch Platz. Wert über seinem Kopf, damit genau. Die Tropfen. Seltsames Stilmittel. Ja. Ja, und Nintendo hat Plastikspielzeug gemacht. Nee, Pachinko-Maschinen. Und Plastikspielzeug. Naja, und Spielkarten. Und Spielkarten vor allem. Ja. Aber das haben wir ja alles schon erzählt. Hanafuda. Nokia hatte eine Serie, die hieß Asher. Deswegen fangen wir heute mit Asher an. Ah. Nicht Asher Vollmer. Nee. Auch nicht Hi Asher. MC. Sondern Nokia Asher. Ach so, wie? Asher geschrieben. Also, schreibt man den Popstar aber nicht wie so, Asher nee, geschrieben. Nee, nicht nee, Asher schreibt man Usher. Ja, stimmt, schreibt man. Ja, aber Asher schreibt man Asher. A-S-H-A. Ja. so wie der das Baum, ist nur ein, ganz anders. Wort aus dem Sanskrit und heißt Hoffnung. Ah. Oh. Man muss dazu sagen, diese Serie Nokia Asher gab es zwischen 2011 und 2014, bevor sie von Microsoft gekauft wurden. Ja. Ja. Und das hat das was mit Ashanti zu tun? Das könnte sein. Ich werde das investigieren. Und das waren, waren das Smartphones? Ich weiß es nicht genau. Also ich spreche speziell das Asher 210 an. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie ein iPhone C mit Tastatur von Nokia. Aha. Man hat schon ein Smartphone sein eigentlich, oder? Ja, also man hat einen kleinen Bildschirm wie früher auf den iPods. Ja. Darunter eine volle, echte Tastatur. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gameboy. Die Farben wirken sehr iPhone C-mäßig. Mhm. Das 210 hat ein besonderes Feature, nämlich das ist das erste Telefon mit einem Hardware-WhatsApp-Key. WhatsApp. Wie gesagt, die Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ja, trotz WhatsApp-Button. Man kann die auch noch über Amazon erwerben, diese Telefone. Kosten cool. Nicht 210, sondern eher so um die 100, was ja. Relativ viel ist, finde ich. Ja. Für so ein... Naja, aber... Also das kam, das 210 erschien aber auch erst im April 2013. Was läuft denn da drauf? Insofern, das ist noch ein Linux. Also ein Android. Hm. Android. Genau. Läuft da drauf. Ja. Und Microsoft wollte das ja dann nicht mehr so. Abschließend habe ich noch recherchiert. Ashanti hat nichts mit Asher zu tun. Also auch diese Hoffnung wird enttäuscht. Oh. Das ist einfach ein Mädchenname aus Ghana. Ah. Und wird wie gesprochen? Ashanti. Ah ja, okay. Ja. Glaube ich. Wenn ich die Wort... Lautschrift hier richtig lesen. Ja, und auf Polnisch ist Asher die Kurzform von Johanna. Ha. What? Ja. Wo krass. Wir wieder bei der 209 wären. Oh. Wo wir auch die polnische Kurzform von irgendwas hatten. Ja, das war eine ungarische. Ungarische Kurzform. Das war der Namenstag eines ungarischen Namens, den ich vergessen habe. Genau, irgendwas mit Susanna oder so. Ja. Ja. Cool. Gut, wie immer habt ihr viel gelernt in dieser Sektion. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr nächste Woche vermutlich schon wieder vergessen habt und das zu Recht. Aber wir reden jetzt trotzdem drüber. Einerseits geht es erstmal um die Apple Watch. Und zwar darum, wie man sie so gekauft hat und was so passiert ist. Ja, mein Ratschlag von letzter Woche hat sich dann doch bewahrheitet. Ja, unser Ratschlag. Sofort oder gar nicht. Ja. Und vor allem auch unser Ratschlag, das über die App zu tun, also die App Store App. Ah ja, ich habe es nämlich übers Web gemacht. Ach echt? Ich habe allerdings vorher die Favoriten eingestellt, mhm, also die beiden Uhren favorisiert, was okay, sich als sehr gut und sehr praktisch und sehr vorteilhaft herausstellte. Pro-Tipp. Dass man das machen kann, habe ich aus der App Store App erfahren. Hm. Da stand, favorisieren Sie Ihre Sachen vorher. Ja. Und dann dachte ich, gut, aber wo ist dieser blöde Knopf dafür? Dann habe ich eine halbe Stunde gesucht, die sich dann am Freitag, letzten Freitag ausgezahlt hat. Ja, also ich habe die Erfahrung wieder gemacht, dass der App Store App Store, mhm, App Store, App Store, tatsächlich 2 oder 3 Minuten vor der Webversion online war. Ach was. Und dementsprechend hatte ich meine Uhr schon gekauft, als alle anderen noch Reload gedrückt haben. So, insofern. Also ich war, glaube ich, 9.04 Uhr fertig. Ja. Wow. Und das meiste war, oder so reingekommen. Das meiste war halt zu gucken, sind jetzt die Informationen, die ich angegeben habe, noch richtig. Ja. Ich glaube, du hattest ein bisschen Glück mit dem CDN auch. Also ich habe viele gesehen, die erst um 9.07 Uhr tatsächlich in den Store reingekommen sind. Ah ja. Also kann ich hatte sagen, aber auch ich hatte auch mein Handy neben mir liegen mit der App Store App daneben, hm, um so eine Fallback-Lösung zu haben. Und wie gesagt, es hat sich gelohnt, vorher die Produkte zu markieren. Ja. Ja, wir haben jetzt beide den tollsten Lieferstatus, wo gibt DM? Nämlich 24,4. Genau, 4,4 bis 8,5, nee, 5,8, nee, 8,5. Dann 4,4. Nein. Das ist immer, ich dachte, es ist immer die Woche angegeben. 4,4 bis. Nein, der Lieferstatus war. Ach, 28 Viertel bis. Genau. 28 Viertel minus. Ach so, du hast das ausgerechnet. 5,5 oder so. Ja, ja, also 6. Die ersten 2 Wochen, in denen es die Watch gibt, sind das. Ab dem 28. April. Ja. Die Woche ab dem 28. Nein, eine Woche bis. Mhm. Ich glaube, es ist die eine. Ja, 2 Wochen. Ja, doch. Ich glaube, 8.5. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja, das ist der beste Lieferstatus, der überhaupt verfügbar war. Hm. Ja. Mittlerweile sind die Lieferzeiten alle schon jenseits Juli, glaube ich. Wow. Also da kommt wohl eine Mischung zusammen aus, so viele bauen sie gerade nicht oder kriegen sie nicht gebaut und es wollen dann doch relativ viele Leute. Also ist man ja gewöhnt vom iPhone, dass es ein bisschen dauert. Hm. Die Frage ist tatsächlich, wie viele können die eigentlich in der Zeit bauen? Ja. Und ich meine, es gibt ja diesmal keine zuverlässigen Zahlen. Gibt es jemals zuverlässige Zahlen? Ja, nee, ja, aber. Aber es viel gibt später, keine Zahlen, normalerweise. Ja, viele, was wird ja auch sie jetzt keine verkauft geben. Haben. Also, sie haben alle verkauft, aber wie viele das waren, weiß man gar nicht. Also, es gab irgendeinen Estimate von in Amerika ungefähr 1 Million Vorbestellungen. Hm. Nee, aber das sind dann so Analysten, die irgendwie genau. Das ist also, gedacht haben. Das sind Fantasiezahlen, die sich nur auf Amerika außerdem noch beziehen. Hm. Die haben auch eine Umfrage veröffentlicht, was so die Anteile sind zwischen den Apple Watches, die verkauft wurden. Und da war wohl 40% oder so die Sports in Schwarz. Nur, ach so, in Schwarz, verstehe. Ja, ja. Dann Link Bracelet und Milanese Loop waren, glaube ich, noch ganz weit oben. Hm. Und die Apple Sport in Weiß war auch unter den Top 10. Die ich gekauft habe, war unter lief. Niemand. Ah, was hast du denn gekauft? Genau, ich habe die 42er mit blauem Band und die 38er mit weißem Band gekauft. Mhm. Was ja immer ganz gut ist, wenn man nicht die Top-Option wählt, weil dann kann man vielleicht 1 Minute zu spät im Store sein und immer noch Lieferdatum bekommen. Ich glaube, die mit dem schwarzen Band. Was hast du denn? Ich habe die gekauft, die gar keiner gekauft hat, nämlich die mit dem grünen Band. Ah ja, noch weniger. Es wird noch weniger als die blaue. Ja. Nur geschlagen von rosa. Hm. Wobei ich dann mir auch schon gedacht habe, richtig cool wäre eigentlich so blau-grün gemischt als Band. Ja, das können wir ja machen. Das kann man machen, aber was ich jetzt festgestellt habe, ist, du kannst nicht tauschen. Also man könnte jetzt denken, hey, die Sports kommt irgendwie mit 2 Bändern. Die kommt ja mit dem kleinen Band und mit dem großen Band, also S und M und M und L. Sonst könnte man denken, hey, wenn jemand sowieso das S&M-Band benutzt und ich benutze das M&L-Band, dann könnte man ja einfach, S&M-Band, benutze das S&M-Band. Da lachst du jetzt erst drüber. Ich schmeiß mich seit 2 Folgen innerlich weg. In Space Gray. Ja, genau. In 50 Shades of Space Gray. 50 Shades of Space Gray. Womit wir auch den Sendetitel haben. Nee, egal. Nun ja, aber was wollte ich sagen? Ja, das geht nicht, also dass man da tauscht, weil angeblich da nur so ein Stifti dabei ist. Ich dachte, es liegt daran, dass es drei Bänder sind. Ah, ja, stimmt. Drei Bandteile. Ich mein, mit Stifti meine ich den Bandteil mit dem Stift. So, also dass er der eine Teil ist hat den Ponöppel dran und der andere Teil hat die Löcher. Was durch die Lasche ziehen. Logisch ist. Du kriegst also nicht zwei Bänder, sondern eineinhalb Bänder. Genau. Ah. Was total logisch ist, aber auch niemanden daran hindern sollte, das so zu mischen. Die Mischvariante würde ja funktionieren. Ja, aber da muss halt jemand finden, der tatsächlich die Mischvariante auch möchte. Ja, oder jemand, der sagt, was will ich mit dem zweiten Band? Das gebe ich jetzt mal weg. Ja, stimmt. Also wenn ihr blaue ML-Bänder zu verschenken habt, ich melde mich freiwillig. Gut. Also du hast ein grünes dir geholt und war auch problemlos. Ich habe ja dann auf Twitter auch gleich gelesen, war wieder super großartig. Betrug. Apple, die Lieferzeiten von Apple waren nie bei einer Woche. Weil sie halt nach 10 Minuten schon bei Juni waren. Und die waren noch nie. Niemand kriegt die Apple Watch. Ja, ich habe dann auch gleich die Spekulation. Ja, wahrscheinlich kriegen nur die Amerikaner die Uhr so früh und das wird zurückgehalten in Europa und bla. Da sind dann sofort die Verschwörungstheorien am Start. Ja. Aber nein, das ist nicht der Fall. Lustigerweise, es sind alle Modelle mittlerweile nach hinten verschoben. Ja. Auch die Edition. Also ganz Silicon Valley hat schon seine Uhren vorbestellt. Sachen. Und die Edition ausverkauft. Ja. Ja. Also momentan entwickelt sich das Ganze so, wie ich es erwartet hatte. Ob die Uhr ein Erfolg wird, zeigt sich halt bei Apple einfach nicht in der im ersten Schwung. Also das bis jetzt keine Überraschungen. Apple Watch ist sofort komplett ausverkauft worden. Apple ist clearly doomed. Ja. Wir warten jetzt ab, wie das Ding tatsächlich den Alltagsgebrauch so sich im Alltagsgebrauch angeht. Überraschend hingegen fand ich die Reviews, die haben wir ja letzte Woche doch nur angeschnitten, die fand ich sehr verhalten. Ja, die waren relativ schlecht, muss man sagen. Ja. Kann ich jetzt alles so nicht unbedingt nachvollziehen. Ich meine, ich habe mich vor kurzem auch mit einem Bekannten unterhalten oder einen Text von ihm gelesen, um genauer zu sein, und ein bisschen per E-Mail auch hin und her. Und der hat halt in seinem Blogpost auch geschrieben, so dass man nach einer Woche halt überhaupt nicht beurteilen kann, was man mit so einer Uhr macht und ob man so eine Uhr braucht. Insofern würde ich da auch immer so ein bisschen, ja. Im Grunde kann man es erst zu dem Zeitpunkt beurteilen, wenn man eben sie nicht mehr benutzt. Und zwar mit nicht mehr benutzen meine ich nicht extra die Uhr benutzen, weil sie halt neu ist. Ach so. Sondern sie einfach benutzt, sie integriert hat. Als sehr alltägliches Leben. Ja. Ich dachte, du sprichst vom Pebble-Effekt. Wenn man dann tatsächlich die Uhr nicht mehr benutzt. Nee, also insgesamt auch war möglich. Das alles sehr, sehr verhalten. Der Tenor war so, beste Smartwatch, aber keiner braucht eine Smartwatch. Mhm. Also immer noch so dieses, das braucht doch keiner. Ja. Und das verstehe ich immer weniger. Vielleicht verstehe ich es, wenn ich es selber habe, dass ich es nicht brauche. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ganz komisch. Es kommt halt wirklich darauf an, wie stark diese Reibungsverluste sind, die du halt durch das Tragen und Benutzen von der Watch hast. Wenn du jetzt merkst, sie schabbert beim Tippen andauernd am Keyboard, du musst sie jedes Mal ausziehen. Oder wenn du sie regelmäßig vergisst aufzuladen über Nacht oder wenn es dich nervt, dass du sie in der Früh anlegen musst, dann hast du halt immer wieder Tage, wo du sie nicht dabei hast und Tage, wo du sie dabei hast und dann merkst du, ach ja, so dauernd brauche ich sie doch nicht und dann liegt sie irgendwann permanent, dann wird sie so Pebble-Effekt, irgendwann benutzt du sie nicht mehr. Ich glaube, wenn diese Reibungsverluste gering genug sind, dann kannst du dieses Ding dauernd an deinem Handgelenk haben und dann groovt sich das ein. Also das glaube ich erstens und zweitens, was für mich so der Killer der ganzen Sache wäre, wenn alles zu laggy ist. Wenn es einfach zu lang dauert, eine App aufzumachen und das zu machen, was ich machen möchte. Weil das ist ja genau der Anwendungsfall, den ich mit der Uhr beheben will, mein iPhone rausholen. Mhm. Wenn ich bei den meisten Sachen das Gefühl kriegen werde, es lohnt sich jetzt eher, mein iPhone rauszuholen und die echte App zu starten, dann gibt es, glaube ich, ein Problem. Ja, aber das hat halt dann dieses spezielle Modell. Ja, ja, das, ja, natürlich. Dazu können wir dann aber auch frühestens in ein paar Monaten was sagen, glaube ich. Oder 2-3 Monaten. Mhm. Ja. Ich bin gespannt auf eure Uhren. Ja, ich auch. Ich habe irgendwie schon 3-mal die Postleitzahl aus Panik. Nun ja. Außerdem in Apple News gibt es jetzt wieder mal einen Termin, nämlich den WWDC-Termin. Gestern hat uns alle der Schlag getroffen, weil, hey, die WWDC ist angekündigt. Bisschen die Nerds hätte nachgelesen. Ach so, ihr müsst euch jetzt registrieren. Mhm. Weil es ist tatsächlich so, dass du noch bis Freitag Zeit hast, dich zu registrieren für die Lotterie. Es wird wieder eine Lotterie gemacht, wo man sich vorher registriert und dann die Leute benachrichtigt werden, die gewonnen haben. Mit dem Unterschied zum letzten Mal, dass es dieses Mal einen Sofortkauf gibt, wenn du gewonnen hast. Das heißt, wenn du dich einschreibst in die Lotterie und gezogen wirst, dann wird als nächstes sofort deine Kreditkarte belastet und du hast diese Karte gekauft. Hm. Ist schon ein bisschen heftig. Ja, das ist ziemlich absurd. Also das nimmt halt irgendwie auch so ein bisschen kleinen Firmen einfach Optionen. Weil so könnte ich halt sagen, hey, wir bewerben uns jetzt, 3 von unseren Mitarbeitern bewerben sich jetzt um ein Ticket und dann kriegt vielleicht einer 1. Und so können wir halt dieses Risiko gar nicht eingehen, weil ich irgendwie nicht das Geld habe, irgendwie 3 Leute nach Amerika zu schicken. Und dann kann sich halt nur einer bewerben und das ist dann irgendwie, also ist dann wahrscheinlich auch nur ein Drittel Chance, dass es überhaupt klappt. Für mich. Also ich glaube nicht, dass sie nach Firmen dann nochmal gucken. Ja, es wird jedes Jahr schwieriger. Irgendwann wird man mit Menschen sprechen, die erzählen, dass sie auf der WWDC waren und dann kommt das O und das A. Ja, ich war ja auf der WWDC damals. Also, das ist mittlerweile ja schon so. Also wenn du sagst, so, ich war damals noch in San Jose auf der WWDC, dann so, und so. Also das habe ich schon miterlebt. Mhm. Ja, also die Chancen stehen schlecht, dass wir überhaupt ein Ticket kriegen. Ja. Einerseits wird es immer mehr Friss oder Stirb von Apple-Seite. Andererseits muss man auch fairerweise sagen, dass sie tun, was sie können, um tatsächlich körperliche Anwesenheit auf der WWDC weniger wichtig zu machen. Hm. Also so die Sessions werden zum Teil jetzt live gestreamt dieses Jahr. Ja. Es gibt seit ein paar Jahren vollständige Archive von allen Sessions. Und das auch sofort nach der Messe und nicht erst irgendwie 3 Monate später. Ja. Wo sie einem noch DVDs zugeschickt haben, die dann erstmal im Monat im Zollfest hingen und bis sie dann da waren, war das alles zu spät. Und sie machen jetzt mehr so Roadshows, dass sie sagen, wir verteilen jetzt über die ganze Welt kleine Events, die so Workshop-artig für Designer sind, die dann das ersetzen, was man irgendwie bei der zweiten oder dritten WWDC kapiert, dass das eigentlich Wichtige von der WWDC ist, ja, die Leute da zu treffen und die Apple-Entwickler direkt ausquetschen zu können. Mhm. Und da so sich von Menschen Feedback holen zu können. Ja. Das versuchen sie auch zu verteilen. Also, ja, ich kann mich da über Apple gar nicht so richtig ärgern, weil die halt das Monster, das sie selbst geschaffen haben, jetzt eh schon tapfer bekämpfen. Ja, also ich finde halt die Entscheidung irgendwie mit die Anmeldung verpflichtend für den Kauf zu machen, finde ich so ein bisschen schwierig. Das ist heftig. Also das gewichtet halt schon irgendwie, das macht so ein bisschen die Gewichtung kaputt von, ich kann mich als kleine Firma irgendwie auch zumindest mit 2 oder 3 Chancen für die Lotterie bewerben und muss aber dann nicht 3 Tickets kaufen, wenn ich ganz viel Glück habe. Das ist schon ein bisschen schade. Es vereinfacht halt den Prozess für Apple, weil sie dann die zweite Runde ist dann kürzer, kleiner, aber ja, für uns ist es schwieriger. Interessant war auch die Grafik zur Einladung. Findest du? The Epicenter of Change mit einem Apple TV in der Mitte. Not really. Zumindest von der Form. Das ist ein Mac Mini, das glaube ich nicht. Das ist ein Apple TV. Ah, ich weiß nicht. Also ich habe ja heute auch in unserem Retinoblast gelesen, dass Epizentrum ja normalerweise das ja der Mittelpunkt von etwas Schlechtem ist. Insofern, also laut Dictionary-Definition ist es irgendwie mostly irgendwie, ich kann es jetzt nachschlagen, aber ja, Epizentrum ist nie was Gutes. Zentrum eines Erdbebens und auch in den Konnotationen so. Eher negativ. Ja, aber interessant auch, Epizentrum des Wandels ist ja dann schon, sind schon starke Worte. Wo geht das wohl hin? Naja, wobei also die Versprechungen, die WDC-Mottos so machen, bis jetzt selten irgendwie eingehalten wurden, oder? Was war denn letztes Jahr? Irgendwas mit Saving the World oder so? Ich weiß es nicht. Na gut. Naja, aber eingehaltene Versprechungen kann man jetzt abhaken. Research Kit stand ja bis gestern noch auf, wird nächsten Monat released, was natürlich auf ewig war. jetzt aber kann man tatsächlich Research Kit sich angucken und es ist sogar auf GitHub. Also richtig so ganz krass Open Source. Ja. Sei nur Chronistenpflicht halber vermerkt, dass man da jetzt gucken kann. Lauft alle hin und schreibt medizinische Anwendungen. Genau. Ja, und als nächstes auf der Liste haben wir dann, oh, da hat sich das irgendwie zwischen die Apple-Themen reingedrängt. Wollen wir nicht erst den Force Touch machen? Bin dabei. Okay. Ich hatte das nur so ziellos in die Mitte geworfen und das landete dann. Ich wollte auch nur kurz vermerken, dass es tatsächlich ein SDK gibt für Force Touch. Hat sich einer von euch das näher angeguckt, was man da jetzt genau machen kann? No. Das hätte ich jetzt gerne dich gefragt. Ja, also, nee. So viel ich weiß, kannst du eben diese fünfte Maustaste damit deine App integrieren. Also Force-Click. Ja. Genau. Du kannst aber wohl auch die Drucksensitivität irgendwie abfragen, also gerade für Malen und genau. So. Genau, aber was du, glaube ich, verwenden. Nicht kannst, und das finde ich ja das Interessanteste, ist das Force-Feedback. Genau. Also im Wesentlichen ist es halt so Gestenerkennung und irgendwie Force Touch und rummalern mit Druckempfindlichkeit, aber nicht, dass du irgendwie Custom Force Feedback machen kannst, was natürlich extrem lustig wäre. Ja. Aber auch das im Wesentlichen, weil wir da mal drüber geredet haben. Und jetzt kann man da tatsächlich zumindest teilweise das machen, was wir wollen, aber nicht ganz. Ja, aber die Entwicklung schreitet ja mit Meilenstiefeln voran. OS 8.3 ist ja jetzt auch schon draußen. Hier. Also, ja. 3 ist jetzt schon draußen. Draußen, ja. Weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Not really. No. Hatte ich überhaupt schon von meiner Fotos-App gehört? Nein. Genau. Yosemite 10.10.3 sind draußen und iOS 8.3. Das war ja letztes Mal noch ein Gerücht, dass das kommt. Genau, kam dann auch. Ja. Ich habe sofort abgedatet. Ja. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber okay. Ich habe sofort abgedatet. Es bringt ja jetzt die neuen Emojis. Yay. Und es hat Nachrichten auf meinem Computer wieder freigeschaltet. Also repariert. Ich habe ja die Nachrichten, also die SMS, nicht auf meinem Computer empfangen können. Das funktioniert jetzt wieder, was ich großartig finde, weil es ist sehr angenehm vom Computer aus, das zurückschreiben zu können, wenn man da gerade sitzt. Das ist extrem gut. Fotos hat schön die Library migriert. Ja. Und dann meinen Finder kaputt gemacht. Yay. Was wie? Michael hat mir dann geholfen. Fotos hat natürlich nicht meinen Finder kaputt gemacht. Fotos hat irgendwie die iCloud-Metadaten zerstört. Was dazu führte, dass der Prozess, der darauf zugriff, alle 10 Sekunden abgestürzt ist und alle 10 Sekunden versucht hat, darauf zuzugreifen und den Finder komplett lahmgelegt hat, sodass ich, um ein Finder-Fenster zu öffnen, ungefähr 2 Minuten warten musste. WTF. Und Fotos hat es immer und immer und immer und immer wieder versucht. Ich habe mit Michael zusammen eine Webseite gefunden, die das behebt. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie es genau. Ich glaube, Slow Finder in 10.3 oder so. Mhm. Muss man mal googeln. War das einzige Google-Ergebnis auch dazu. Zu der Fehlermeldung, die im Log stand. Und dann man muss halt einfach diese Metadaten, iCloud-Metadaten übers Terminal wegwerfen und dann funktioniert alles wieder. Ach je. Ja. Das sind genauso die Erfahrungen, die man nicht machen möchte, weil als normaler Nutzer hast du ab da halt dann verloren einen kaputten Mac. Ja. Und ich zähle mich dazu. Ohne Michael hätte ich auch nicht so. Ich habe gegoogelt, aber halt mit den falschen Wörtern. Hm. Ja, wow. Liebes Apple, Upgrade Experience testen. Es steht sogar auf unseren Testbögen und wir sind jetzt nicht ganz so groß wie Apple. Auf der anderen Seite, das Fotos in the Cloud Update ist jetzt durchgelaufen. Mhm. Also ich habe diese Option auch völlig wahnsinnig eingeschaltet. Du hast alles hochgeladen. Genau, dass mein iPhone und dass der Rechner Fotos in the Cloud benutzt, weiß nicht genau, wie es wirklich heißt, und dass auf meinem Rechner nur Miniaturen gespeichert werden, wenn der Speicher ausgeht. Ah, oh. Danke, Apple, wenn der Speicher ausgeht. Ja, und wer entscheidet das? Und was ist, wenn der Speicher ausgeht? Wann geht der Speicher aus, wenn ich noch 100 Kilobyte auf dem Rechner habe? Keine Ahnung. Ich sehe jedenfalls nicht, dass meine Festplatte ein bisschen leerer geworden wäre, obwohl jetzt alle Fotos hochgeladen sind. Nein, die ist jetzt immer ganz voll. Sondern es ist ungefähr genauso viel Platz wie vorher. So voll wie möglich. Da hätte ich schon gerne eine Einstellung, wie viel Platz, ab wie viel Platz er die Fotos komprimieren soll. Tja. Tja. Ansonsten scheint jetzt alles wunderbar zu funktionieren und ich bin froh, dass ich das neue System habe. Ja, ich habe auf Twitter noch irgendwie heute gelesen, dass bei manchen auch das Migrieren schief ging. Oh. Was dann den Effekt erzeugt, dass du keine Fotos hast und deine Fotolibrary auch weg ist. Aber sie ist nicht weg, sondern sie heißt dann nur Migrated Photo Library, also Punkt Migrated Photo Library. Und dann kannst du sie wieder umbenennen in Photo Library und dann geht's wieder. Dann kannst du sie nochmal neu migrieren. Ja, weil das File habe ich nämlich auch gefunden, Migrated Photo Library. Da war der Upload noch nicht fertig, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt da einfach auf meiner Festplatte rumlungert. Und das Schlimmste ist, ich weiß nicht, ob das zusätzlich Platz wegnimmt. Tja. Und ich das löschen darf. Ha. Tja. Und ich würde es gerne einfach wegwerfen und traue mich gerade noch nicht. Ja. Es, wie erwartet Fotoschmerzen? Ich muss sagen, bei mir ging das schmerzfrei, aber ich habe auch nur Fotos auf meinem iPhone gehabt. Insofern gab es da nicht viel, was schief gehen konnte. Na, ansonsten muss ich sagen, ich bin schon sehr zufrieden mit der neuen Fotos-App, weil die Funktionalität ist mir total wurscht, die ist halt schneller. Ja. Woran ich allerdings gescheitert bin, war, ich wollte ein Foto aufmachen in Photoshop. Aus der Fotos Library. Und das ist mir nicht gelungen, weil die Funktion im Finder anzeigen habe ich nicht gefunden. Okay. Du kannst es halt rausdrecken und dann Kopie davon erstellen. Rausdrecken hat irgendwie auch nicht funktioniert. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Also ich habe es dreimal versucht, bis es einmal geklappt hat. Ah ja, okay. Ich konnte natürlich sharen, aber da ist Photoshop nicht dabei. Mhm. Das war strange. Ja, wow. Ja. Aber da muss ich mich noch mehr beschäftigen. Ansonsten aber das Gleiche in schnell halt. Ja, und okay. Außerdem noch Katzengesichter werden besser erkannt als in einem Foto. Ja, genau, die Gesichter habe ich auch wieder entdeckt. Da habe ich mich dann gefragt, wonach, also ein paar von den Gesichtern sind groß, in so großen Kreisen, die anderen in kleinen Kreisen. Und da dachte ich mir, wonach haben die das sortiert? Vielleicht nach Anzahl der Gesichter oder so? Nee, das ist die Reihenfolge, in der die Gesichter angelegt wurden. Hm. Und du kannst es leider nicht durchsuchen. Wenn du jetzt ein bestimmtes Gesicht suchst, dann ist es halt irgendwo in diesem Wust drin. Oh. Ja, aber man muss ja nicht stöhnen. Das ist eine 1.0 von Apple. Dafür kann die ganz schön viel. Ja. Ja, warum ist die 1.0 von Apple immer so eine Crapola und nicht was wenig Funktionalität gut macht? Seufzt. Ja, ja, und dann hast du noch gesagt, 8.4 ja. Wird gerüchtet, ja, dass jetzt die Beta da ist und es wird gerüchtet, dass es eine neue Musik-App für iOS gibt. Ja. Ich habe jetzt nicht rausfinden können, für iPad und iPhone, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Genau. Ich brauche eine neue Musik-App unbedingt für ein einziges Feature, nämlich Persistenz, dass der Titel da bleibt, wenn die App vom System abgeschossen wird und ich wieder zurück in die App gehe. Weil ich höre meistens ungefähr drei Lieder. Und die sind halt angewählt und sobald die App abgeschossen wird, muss ich sie neu anwählen. Ja, viel Glück damit. Ich hatte letztens auch wieder Spaß. Ich habe irgendwie The Martian gehört als Audiobook und war dann irgendwie bei Stunde 6 so und legte dann, also machte dann Pause und ging aus der Musik-App raus und als ich die Musik-App wieder aufgemacht habe, war ich plötzlich wieder bei Stunde 4,5. Also so Play Position merken hat auch nicht so super gut geklappt, leider. Aber da gibt's doch diesen Haken, so ja. Play Position merken, ja, ja. Den du in iTunes setzen kannst. Ja, den der auch für Audiobooks steinmäßig an ist. Aber ja. Das, die Hörbuch- da ist halt die Hörbuch-App abgestürzt, also die Musik-App abgestürzt und hat halt nichts gemerkt. So Tom, hat sich halt von der letzte Merkstand war halt von vor einer Stunde oder vor eineinhalb Stunden. Och, also da sollte wirklich jemand mal irgendwelche Guidelines rausbringen, in denen steht, dass man regelmäßig seinen Zustand sichern aber soll. Aber ich habe ja auch immer noch abstürzt. Ich habe auch immer noch den Effekt, dass wenn ich irgendwie Safari aufmache, nachdem Safari abgestürzt ist, er mir erstmal den Screen zeigt, der von vor 3 Wochen war. Wo auf dem iPhone und das ist so spooky, weil du weißt nicht, was da kommt. Ja. Kann man in gemischter Gesellschaft oder in der Arbeit gar nicht machen. Ja. Also Safari aufmachen ist eine Gefahr. Mhm. Und Safari-Roulette. Die Hörbücher waren dann ja jetzt in die iBooks-App. Ach ja. Die Hörbuche auf ihrer jahrelangen Wanderschaft, auf ihren Irrfahrten durchs iOS. Was waren die Podcasts? Ja, das sind die Podcasts. Was mit dem Podcast passiert, weiß ich nicht. Stimmt, die Podcasts. Das ist auch wieder jetzt total doof, dass die Podcasts aus der Musik-App rausgewandert sind, weil jetzt gibt's wieder nichts, womit ich Podcasts auf der Uhr hören kann. Oder mit der Uhr hören kann. Ja, aber ich weiß nicht. Podcasts war so toll, solange es noch in der Musik-App war. Ja. Und seitdem Katastrophe. Ja. Nein. Naja, also was von der neuen Musik-App zu halten ist, keine Ahnung. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Was da so kann. Ja. Gut, damit schließen wir die Apple-News für heute ab und kommen zu Science-Fiction-News. Ja, weil es ist wieder that time of year, die Hugo Awards gehen los. Ja. Also gehen los im Sinne von die Shortlists für die verschiedenen Kategorien der Hugo Awards sind veröffentlicht worden vor 2 Wochen, 3 Wochen, I don't know. Mhm. Und die Hugo Awards sind so die Oscars der Science-Fiction-Szene. Es gibt da 2 große Awards, die Hugos und die Nebulas. Hugo ist ein Fan-Award und Nebulas ist ein Profi-Award. Also, Jury-Award quasi. Genau, das wird von Schriftstellern, also ich glaube Science Fiction Writers of America Mitgliedern gewotet und bei den Hugos können die Fans Teilnehmer, Attendees vom Worldcon. Es gibt jedes Jahr einen Worldcon, der wandert quer über den ganzen Globus und die können da teilnehmen. Soweit, so gut. Nur hat dieses Jahr bei den ist dieses Jahr bei den Hugo-Nominierungen was passiert, was letztes Jahr schon so ein bisschen passiert ist. Letztes Jahr ist nämlich ein Herr Vox Day, Theodor Biel mit Bürgerlichen, aufgetaucht, weil der es geschafft hat, seine Fans so zu mobilisieren, dass sie ihn da rein voten. Ja, soweit, so gut. Ist ja okay, ist ja ein Fan-Award. Nur jetzt ist es so gekommen, dass wieder Vox Day und noch jemand anders, ein Brad Turgeson, meine Handschrift muss man lesen können, die haben sich zusammengesetzt oder die haben sich hingesetzt und gesagt, wir zeigen es denen, weil sie unzufrieden waren mit den Hugo-Nominierungen letztes Jahr, weil sie gesagt haben, die sind ja voller Minderheiten. Da sind ja lauter Frauen, da sind ja lauter People of Color und das geht natürlich nicht. Das ist irgendwie dem Brad Turgeson hat es nicht getaugt, weil er gesagt hat, die Hugos, das ist so ein Affirmative Action-Scheiß geworden. Das ist so ein wir geben Minderheiten und wir geben Frauen diesen Award, weil also so die Hugo-Fanbase. Mhm. Aus irgendwelchen sozial korrekten, politisch korrekten Gründen, diese Social Justice Warriors. Mhm. Und überhaupt, also er ist gegen die Überrepräsentation von Minderheiten. Mhm. Also natürlich nicht gegen die Repräsentation, nein, aber die übertriebene Überrepräsentation, mhm. dass da nur noch Minderheiten drin hängen und dass die Hugos auch viel zu verkopft gewotet wurden, sodass das viel zu sehr in Richtung Literatur mhm. immer gedrängt wird und das, was die Leute, also ein Zitat ist, die Hugos werden total in Richtung Literatur gedrängt, während die Massen in Avengers ins Kino strömen. Mhm. Also so, ja. Der trifft gar nicht den populären, bildet gar nicht den populären Geschmack ab. Das ist das Beef. Reagiert haben sie, indem sie eine Kampagne gemacht haben und gesagt, okay, wir machen Listen für die verschiedenen Hugo-Nominierungen, für die Kategorien und lassen da unsere Fans, unsere Follower dafür abstimmen. Hm. Und jetzt ist das Problem mit den Hugo-Nominierungen, eine Supporting Membership für den Worldcon kostet $40. Okay. Das ist nicht die Welt. Das heißt, man kann sich für $40 quasi eine Stimme kaufen für genau. die Nominierungen. Und es stimmen zwar die meisten Leute ab, das sind so 3000 Stimmen mhm. jedes Jahr, also für Best Novel in den anderen Kategorien, die nicht so die Top-Kategorien sind, fällt das ein bisschen ab. Ja. Das sind so 3000 Stimmen, aber nominieren tun nicht alle. Hm. So ungefähr die Hälfte, 1,8, also 1800 Leute haben nominiert dieses ja. Jahr. Das heißt, es ist gar nicht so schwer, wenn du genug Leute sammelst, die alle den gleichen Titel nominieren, hm. da diese fünf Einträge hat die Shortlist, die voll zu kriegen. Und das ist auch passiert dieses Jahr. Sodass ganze Kategorien so komplett mit deren Liste gefüllt wurden. Hm. Ja, und das Problematische ist halt zum einen, dass es passiert ist, also ja. weil die Hugos sind historisch schon immer anfällig für sowas gewesen, hm. weil so wenig Leute da abstimmen, wenn Leute mal, wenn genügend Autoren Werbung machen, dann stimmen genug Leute für Nominierungen, also das ist so ein bisschen ein offenes Geheimnis gewesen, dass die Hugos da halt schwach sind und es gab doch immer wieder Streit und Diskussionen deswegen. Aber dass die jetzt die ganze Liste quasi ja. damit voll machen, und ist schon... Vor allem, wenn halt irgendwie auch ganz klar Ziel ist, irgendwie zu sagen, so, wir wollen jetzt hier die Nominierungen möglichst weiß und möglichst männlich machen und dahinter auch Personen stehen, wie jetzt bei Vox Day, die in der Vergangenheit jetzt schon durch Rassismus, also richtig üblen Rassismus, mhm. nicht, dass nicht jeder Rassismus übel wäre, aber hanebüchen offensichtlicher Rassismus sozusagen aufgefallen sind, da ist man schon so ein bisschen. Also ich finde das traurig, dass die Hugos da als Plattform für diese Menschen irgendwie jetzt herhalten müssen. Ja, das ist das andere Schlimme daran, dass halt die Leute, die da reingevotet wurden, eben Rassisten und der John C. Wright, der in ganz vielen Kategorien dominiert, der ist auch Homo-Hasser seines Zeichens. Der, das sind alles so reaktionäre... ewig gestrige White Supremacy Arschgeigen. Hm. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass die Hugos halt jetzt so kaputt sein könnten. Ja, also es geht ja dann, es ging jetzt dann so, sogar noch weiter. Also es wurde dann irgendwie jetzt von anderen, also die jetzt nicht zu diesen beiden Typen gehören, gesagt, so, man kann auch dann No Award voten. So als Reaktion darauf, dass man mit den Nominierungen nicht zufrieden ist, worauf dann Vox Day irgendwie gesagt hat, ja, und dann nächstes Jahr wird dann für immer für alles No Award gewotet, genau, weil dann benutze ich halt meine Position, in der ich bin, um irgendwie meinen Fans zu sagen, sie sollen überall No Award voten und dann gibt's halt keine Hugos mehr. Ja. Also der hat da jetzt wirklich so diese Preisverleihung quasi in Geiselhaft genommen und möchte, dass gefälligst die Ergebnisse rauskommen, die er gerne sehen würde. Ja. Und ich weiß nicht, also mir fallen jetzt keine Gründe ein, unter denen man solches Agieren irgendwie für gut befinden kann. Zur Erklärung, No Award ist, du kannst die Staffeln, die fünf in der Kategorie rankst du von 1 bis 5 und es gibt einen Eintrag, der heißt No Award und den kannst du auch von 1 bis 5 platzieren und die Aussage ist, wenn du den auf Platz 3 stellst, Platz 1 soll gewinnen, wenn nicht, dann Platz 2, wenn nicht, dann keiner. Ja. Und es gab's schon, dass in Hugo-Kategorien No Award vergeben wurde. Und da ist eben die Drohung von Vox Day, wenn ihr jetzt No Award macht, dann mobilisiere ich meine Leute so, dass ab jetzt immer für No Award die Mehrheit rauskommt. Dann das ist ja dann in dem kaputt. Fall wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Nee. Es ist halt für die Jahre in der Zukunft blöd. Es hat mal einer ausgerechnet im Internet, dass so wahrscheinlich ungefähr 360 Leute für diese Liste gestimmt haben, von ungefähr 3000, die stimmberechtigt sind. Also so den krassen Einfluss haben sie noch nicht, was die Abstimmung angeht, weil auf der Shortlist dann halt nur noch 5 Sachen sind, die man für die man abstimmen kann. Das heißt, die Stimmen werden auch nicht so verteilt. Aber es ist schon... Ja, aber wenn du halt mit einem Zehntel der Stimmberechtigten schon beeinflussen kannst, wer überhaupt zur Wahl steht, dann ist das ganze Ding halt sowieso ad absurdum geführt. Ja. Ja, so ist ärgerlich. Tja. Und es gibt da durchaus auch Überschneidungen zu Gamergate, was jetzt auch nicht, also es fällt mir auch gerade erst wieder ein. Da ist also der organisierte Backlash findet da genreübergreifend statt sozusagen oder hobbyübergreifend. Ja, traurige Scheiße. Wir behalten das mal weiter im Auge, wie es da jetzt dann. Also ich habe heute auch schon gelesen, dass eine, die den Preis die einen Preis präsentieren hätte sollen, auch schon abgesagt hat, weil sie irgendwie da irgendwie nichts mit zu tun haben will, so wie das gerade läuft. Mhm. Wir werden das mal weiter verfolgen, was da so im Laufe der Zeit jetzt noch passiert. Dann haben wir einen erfreulicheren Punkt, nämlich ein schon erwartetes Postmortem von der GDC, das man sich jetzt im Netz angucken kann. Ja, glücklicherweise. Ich hatte es ja schon auf der GDC gerne gesehen, hätte es gerne gesehen, war da aber nicht da zu dem Zeitpunkt. Und das ist das Postmortem zu Loom von Brian Moriarty. Ja, der seinen Vortrag anfängt mit I am Professor Moriarty, was ich ja auch gerne sagen könnte. Super. Ja. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Ja. Ich fand, da sind Erinnerungen wach geworden. Ich fand es ein bisschen schade, dass, ich weiß nicht, ob es noch eine Session danach gab mit Fragen und Antworten. Es war jedenfalls auf dem Stream keine drauf. Sie haben das dieses Jahr auch oft so in den extra Raum verlagert, um das Programm durchzuziehen, was ich gar nicht so toll fand, weil die Fragen und Antworten oft nochmal so das Sahnehäubchen sind bei diesen Vorträgen. Es war eine schöne Zusammenfassung, wie das alles so kam und wie das alles passiert ist. Und mir ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, als er gesagt hat, also so weiß nicht, ob das die FM Towns Version war oder so, vorgestellt hat mit diesen noch mehr Farben und alles sieht nur noch irgendwie aus, dass er auch gesagt hat, ja, manchmal bringt es halt nicht, wenn du mehr Farben machst, wenn dann die Klarheit verloren geht. Ja. Weil ich fand die auch ganz grässlich, er hat halt vor allem also aufgepimpten Varianten. Dieses Beispiel gehabt mit dem ersten Bildschirm, wo du halt in der EGR-Version ganz klar siehst, da ist das rote Blatt, da konzentriert sich jetzt meine Aufmerksamkeit hin, weil alles andere ist halt so grau in blau sozusagen. Und in der VGR-Variante, also in der FM Towns-Variante, war halt irgendwie alles so bunt, dass das rote Blatt am Baum überhaupt nicht mehr rausgestochen ist. Ich hätte mir total gewünscht, dass er das Ende ein bisschen besser erklärt, weil er hatte ja irgendwie zwei Sequels im Kopf, die nie weiter verfolgt wurden. Die waren vielleicht auch überhaupt nicht ausgearbeitet oder so. es wirkt ein bisschen, als könnte er sich selbst nicht mehr erinnern. Es gibt da, also wir haben das ja letztens im Retro-Zirkel auch behandelt, ja. Und es gibt da sehr viele Quellen, die sich alle widersprechen, gerade zu diesem Sequel-Ding. Also anfangs hieß es, dass das fest geplant gewesen wäre, und dann hat er ein Interview gegeben, wo er gesagt hätte, da hätte er überhaupt keinen Plan zu gehabt, und danach hat er wieder ein Interview gegeben, wo er gemeint hätte, ja, die wären geplant gewesen, aber er hätte kein Interesse dran gehabt, das selber zu machen. Also es gibt da irgendwie alle Kombinationen der Wahrheit, und jetzt bereut er ja, dass er The Forge und The Whale nicht gemacht hat. Also es gab auf jeden Fall irgendwie die Idee, ein Sequel zu machen mit, ja, Rusty Nailbender, genau, und mit, weiß nicht, wie heißt sie? Fiona Dingsbums Shanks. Die mir so als Charakter Firm Shanks, irgendwie nicht so hängen geblieben ist in dem Spiel. Ja, die Schäferin. Ja. Aber Rusty wird ja auch aufgefressen. Das stimmt. Das war ein bisschen stärker. Ja. Genau. Also Spoiler. Soll ich dir sagen, was unter der Kapuze ist? Ich habe es extra nochmal durchgespielt, um diese eine Szene zu sehen. Goddammit, ich muss das auch mal. Naja, auf jeden Fall gab es da irgendwas, und das Ende, er hat es ja selber im Vortrag nochmal gesagt, das Ende ist so auf Cliffhanger ausgelegt. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass im Vortrag irgendwie so ein kleines Zuckerl kommt, wenn schon Ron Gilbert nicht erzählt, was das Secret of Monkey Island war, dass Brian Moriarty wenigstens erzählt, was meinte er denn mit dem Ende, oder hat er irgendwelche Ideen? Wobei er ja dazu, er hat sich ja zu einer Aussage hinreißen lassen, die ich ja dann schon interessant fand, nämlich er hat gesagt, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte, wie offen das Ende eigentlich war. Aha, so, genau. Dass er irgendwie das erste Mal seit 20 Jahren das Ding gespielt, ja, hat und jetzt total genervt war davon, wie offen das Ende ist. Ja. So, das fand ich schon auch nachvollziehbar, weil ich habe es jetzt gerade frisch gespielt für den Retro-Zirkel, mhm, und ja, es lässt schon sehr viel offen. Und ich fand es auf eine viel angenehmere Weise offen als Secret of Monkey Island 2. Ja. Weil es war so, okay, im Grunde ist klar, wie die Situation ist, aber du willst wissen, wie geht's denn jetzt weiter? Das kann ja so nicht bleiben. So die Berliner Mauer wird da aufgezogen zwischen der Welt der Toten und der Welt der Lebenden. Und diese Berliner Mauer zwischen der Welt der Toten und der Lebenden. Schade, dass wir schon einen Sendungstitel haben. Ja, ich meine, vielleicht wird ja auch, wenn das Spiel mal 50 Jahre alt ist, das Ding wieder eingerissen. Aber schauen wir mal. Was ich auch noch nicht wusste, ist, es gibt wohl einen Fansequel, The Forge. Ja. Ich habe da reingeguckt in Video und dachte mir, ihr habt nichts verstanden. Grafisch. Ja. Ob das spieltechnisch, das weiß ich nicht. Aber grafisch ist es halt einfach nicht lohnt. Ich hätte es interessant gefunden, wie dann die Steuerung ist von Rusty Nailbender, ob man dann Nägel einschlagen muss oder irgendwas, um Dinge zu bewirken. Bam, bam, bam, bam. Genau. Ja, und ich habe mir auch damals irgendwann das Hörspiel besorgt, ja, zu Loom auf dunklen Kanälen, ich glaube noch auf Kassette. Ja. Irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es die deutsche oder die englische Version war. Also ich habe jetzt gerade für den Retro-Zirkel die englische Version gehört. Jetzt und ist das ja kein Problem mehr, sich zu holen. Kann man auf YouTube machen. Aber damals war das, ich habe ja das Hörspiel von Loom. Ja. Also sehr schönes Spiel und ja. Es ist auch in der Tat so, wenn man das Hörspiel gehört hat, versteht man mehr vom Spiel. Ja. So, also es ist irgendwie, sonst ist man da schon sehr reingeworfen und hat so ganz wenig Kontext, warum jetzt da diese Ente und der Schwan und ja. Henschel. Ja. Hätschel. Ja, das ist ein bisschen komisch. Weißt du, was Brian Moriarty mittlerweile macht? Ich weiß bloß, dass er sich vor ein paar Jahren mal über Spiele als Kunst geäußert hat und ich habe das ziemlich in den falschen Hals gekriegt. Ich glaube, er meinte es gar nicht so. Aber ja, also ich habe da irgendwie jetzt gar nicht. Ich habe das irgendwie letztens mal nachgelesen, aber es ist davon nichts hängen geblieben, was er jetzt macht. Das war nicht so spannend. Ja. Er hat dann zum Schluss nur noch gesagt, hey, die Sequels, die würde ich ja halt doch gerne sehen und wenn ihr irgendwie für Double Fine, Telltale oder dieses andere Studio, das ich nicht mehr weiß und das auch iOS-Spiele schon gemacht hat, arbeitet, dann redet doch mal mit mir, vielleicht können wir was machen. Ich ich bin sehr gespannt, weil, also wenn man das machen würde, wie man die Grafik überträgt, sodass ich zufrieden bin. Hm. Weil ich mochte die Amiga-Version ganz gern. Es war immer blöd, dass es nur 16 Farben waren statt 32, obwohl das technisch gegangen wäre. Aber man kann das total kaputt machen. Das ist ein bisschen stilisiert, muss Loom schon auch sein. Tja. Apropos Grafik komplett, dass es dir gefällt. Timblewood Park macht jetzt Developer-Podcasts. Ich habe es bis jetzt einfach nicht reingehört. Podcasts machen wir jetzt auch. Die machen jetzt Podcasts. Ich lese immer das Blog, also ja. blog.timblewoodpark.com. Dingsbums? Glaube ich. Mhm. Das ist ganz interessant. Und Ron Gilbert und Greg. Nein. Wie heißt er? Ich weiß auch noch Ron Gilbert. Jetzt habe ich jetzt Greg Volvent im Kopf, was süß ist der Name, der mir letztes Mal nicht eingefallen ist. Ja. Die schreiben sehr viel und Ron Gilbert kommt richtig aus sich raus. Also für sein Temperament. Ja, also jetzt auch, also zumindest die erste Folge Podcast habe ich auf Twitter, ich habe es auch noch nicht gehört, aber ich habe es gelesen, was sie jetzt machen. Ja, wo wir schon bei den Spielen sind, können wir dann auch noch einen Veranstaltungshinweis anhängen, nämlich nächste Woche. Das ist irgendwie krass, wie schnell das jetzt alles schon wieder geht. Nächste Woche ist die Amaze. Deswegen spiele ich mein Spiel, damit ich das vielleicht ausreden. Es ist noch nicht fertig. Also ja. Es ist noch nicht mal das erste Level fertig. Die zeigt mal rum, weil sie ist noch nicht fertig. Das ist das Problem. Aga konnte ja leider noch nicht. Und demnächst werden wir aber dann zusammen richtig loslegen. Das ist schön. Aber Amaze findet auch statt, bevor er loslegt sozusagen. Ab Dienstag, Mittwoch? Ab Mittwoch ist die Amaze. Mhm. Genau, wie immer. Da werden wir uns tummeln und unser Spiel zeigen. Ja, und davor ist die... Das ist der Deutsche Computerspielepreis. Genau, die Preisverleihung. Und die wird live gestreamt. Ich weiß aber nicht, wo. Ja, im Internet. Im Internet, ja. Also, man kann da schon irgendwie, googeln, wo das gestreamt wird. Und da mit viel Glück kann man uns dann vielleicht auch im Stream sehen, TM. ganz viel Glück. Mal sehen. Ja, schauen wir mal. Ja, aber Amaze, 3 Tage Vortragsprogramm. Diesmal ist das Vortragsprogramm auch so ein bisschen näher am Ausstellungsort. Ach, so, cool. Das ist quasi nebenan jetzt. Das ist da auch so die Ecke Warschauer Straße, S-Bahn-Station. Und tolles Vortragsprogramm. Viele Leute da, die aus der Indie-Szene schon international auch bekannt sind. Lee Alexander wird Rami Ismail interviewen. Und der Herr Kavanagh wird über seinen Roguelike sprechen und der Herr Kavanagh ist wieder da. Der Herr Kavanagh ist da, ja. Letztes Jahr war er nicht da. Das ist richtig. Ja, also hochkarätige Sprecher Speakerinnen durchaus am Start und muss man mal gucken. Ja. Und am Samstag ist dann irgendwie nur noch Ausstellung. Also die Ausstellung ist die ganze Zeit auch und am Samstag ist halt kein Vortragsprogramm mehr, sondern nur Ausstellung. Samstag geht's noch weiter. Zumindest laut dem Kalender, den ich abonniert habe, ja. Gut. Ja. Samstag ist dann der letzte Dingsbumstag. Und abends ist Party, oder? Wie immer. Ja, abends ist immer Bumsmusik. Ich sehe schon, Ausstellung und hin. Party. Ja. So tolle Leute wiederkommen. Ich muss ja. Nicht so weit und ist relativ bezahlbar. Mhm. Es ist so der Spielevent in Deutschland, der sich lohnt, finde ich. Also wahrscheinlich schon ohne Ende ausverkauft, oder? Würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Nee, also die letzten Jahre gab es auch immer spontan an der Kasse Tickets. What? Ja. Okay, krass. Ja. Gut, wo wir dann bei den Veranstaltungen waren, kommen wir jetzt zum Konsum. Und da kommt jetzt sofort die Hiobsbotschaft, die eure Produktivität auf ewig beenden wird, nämlich Hearthstone jetzt auch für iPhone und Android-Telefone. Das ist so lustig, weil alle 3 Monate erzählst du mir, dass Hearthstone jetzt gibt und meine Produktivität ein Ende finden wird und ich habe es bis heute noch nicht angeguckt. Ja, du bist ja auch nicht repräsentativ, Marcel. Ich dachte, das wäre schon seit Monaten auf iOS, aber... Ja, iPad. Jetzt auch auf dem Phone, dann haben wir auch dem noch Telefon. Dabei er hat. Oh. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ich meine, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, wie sie das die UI in so ein kleines Phone kriegen. Also Ich habe es mir gestern angeguckt, oder? Das ist halt okay. Im Wesentlichen, also gerade auf meinem Telefon ist es halt einfach nur eine kleine iPad-Version. Okay. So, also da hat sich jetzt wenig verändert. Als jemand, der es nicht spielt, kann man Decks so mitnehmen? Wenn ich sie hier baue, ja, kann ich sie da auch spielen? Also das ist alles hängt alles an deinem Battle.net-Account. Kannst dich auch am Mac einloggen und mit deinen Decks rumfutzen. Weil das Deck bauen hat mir Hearthstone total gekillt. Also das war, wie ich auf dem iPad ein Deck bauen musste, da war es aus. Da war es aus, dieses Blättern zwischen 5 Seiten und dann gibt allen Knops +1/+1 und hier verwandelt ein Tier in einen Knopf und der Knopfkrieger und der Knopffürst und die sind alle auf 5 verschiedenen Seiten und du musst hin und her blättern und Kombos lesen. Wobei du auch einfach nach Knopf suchen kannst. Vielleicht bediene ich das falsch. Aber ja, Deckbuilding ist auch auf dem Mac ungefähr. Ist da das gleiche Interface natürlich. Mhm. Und geht so. Ja, nicht, dass irgendwie. Ich hätte es noch nicht besser gesehen, leider, aber es ist auch nicht super. Mhm. Ja. Gut. Und dann haben wir noch auf der Liste Ancillary Sword. Ja. Was aus 2 Wörtern besteht, die man nicht gut aussprechen kann. Nee. Das ist echt super. Ich habe um diese Zeit letztes Jahr Ancillary Justice vorgestellt. Mhm. Das ist der Vorgänger zu Ancillary Sword. Ancillary Sword habe ich vor 3 Tagen gelesen, ist von Anne Leckie, die letztes Mal damit Hugo nominiert war und letztes Jahr mit ihrem Erstlingswerk den Hugo, den Nebula und den Arthur C. Clarke Award bekommen hat. Ich glaube, Arthur C. Clarke ist nur für Neulingsautoren, ich bin mir nicht ganz sicher, aber jedenfalls so die Triple Crown der Science Fiction. Mhm. Den Hattrick. Ja, genau. Und ist dieses Jahr wieder Hugo nominiert, aus eigener Kraft in die Best Novel-Kategorie gekommen. Hm. Ich hoffe sehr, dass sie dafür auch den Hugo bekommt. Es ist ein cooles Buch. Es hat wieder, wie das letzte, diese 2 interessanten Kniffe. Das eine ist, dass die Hauptfigur, die Hauptdarstellerin in einer Society, in einer Gesellschaft lebt, in der Geschlecht keine Rolle spielt, also die wirklich Postgender ist, nur dass das Default-Pronomen sie ist. Also so ein generisches Femininum. Ja, ja. Und im letzten Buch wurde das mehr thematisiert und auch so erwähnt, ja, in bestimmten primitiven Kulturen ist es immer wieder voll das Fauxpas, wenn man aus Versehen deine Mutter statt dein Vater sagt, weil die ja noch diese komische Geschlechterunterscheidung machen. Mhm. Und das ist dieses Mal gar nicht, sondern es sind einfach alles sie. Also so die Gouverneur und die Vorsteherin von der Station und die Captain von den anderen. Und ich habe mich dunkel erinnert aus dem letzten Roman, ein paar davon waren eigentlich männlich, aber es ist so. Ein Anführungszeichen. Ja, aber es ist so. Es ist total interessant, wie das dann in meinem Kopf verschwindet. Also, wie das Geschlecht verschwindet. Und ich denke mir nicht, oh, das sind ja alles Frauen. Und in meinem Kopf sind es nicht alles so, alles Frauen, sondern das sind halt so Schock-Personen. Mhm. Und also total, total interessant, wie das Weglassen größtenteils von Geschlechtszuweisungen, was das macht aus der Leser-Experience. Und das zweite ist, dass es in der ersten Person erzählt ist, aber die Hauptperson so ein Teil von einer KI war und immer noch ihre Vernetzungen hat, wo sie dann die Vitalzeichen von allen Leuten, die auf ihrem Schiff rumlaufen, sieht und auch überall Kameras hat. Und so kann sie aus der Ich-Perspektive die Perspektive wechseln und dann die Überwachungskamera sehen, wie 2 andere Leute sich unterhalten und über Herzschlag und Puls quasi die Emotionen von denen beschreiben, ohne die Ich-Perspektive zu brechen. Ah. Also sehr interessanter Faszinierend. Kniff. Ja. Cool. Ich habe ja wieder beim Titel jetzt gedacht, das wäre Fantasy, aber natürlich ist es nicht Fantasy. So, aber ich meine, wenn Sword irgendwie im Titel vorkommt, dann denkt man immer gleich Ritter und Elfen und hier. Aha. Bubble Sword. Also wer Military Sci-Fi mag, für den ist es total in, wer so seltsam verschlungene Protokoll Etikette, Sachen, wo man dann Gäste, die man eingeladen hat, damit beleidigen kann, wenn man das falsche Teeservice benutzt. Ha. Manchmal auch absichtlich, so, wir haben das allerbeste Teeservice rausgeräumt, damit du siehst, dass dein Teeservice so schäbig ist daheim. Mhm. So diese komischen sozialen Feinheiten, wer sowas mag, dem sei das sehr ans Herz gelegt. Mich hat's begeistert. Klingt super. Ja, cool. Dann sind wir am Ende der Agenda angekommen für diese Woche. Mal gucken, wie wir das nächste Woche machen, nachdem wir da irgendwie so alle in alle Winde zerstreut und auf allen Veranstaltungen im Stress sind. Mal sehen, ob wir da irgendwie eine Folge zustande bekommen. Mhm. Wir wollen mal noch nichts versprechen. Vielleicht kriegen wir in Berlin ja was hingeschustert, aber... Das ist meistens schwierig. Meistens schwierig, ja. Jo. Mal sehen. Ansonsten in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Fanboys. Ja. Fanboys. Du. So, I guess it was just a little while ago, and I had the good fortune to see this technology before it was rolled out here at WWDC, and as sometimes happens with technologies that I get stoked about, the first thing I do is go to the iTunes music store and type in some keywords, see if there are any songs about it, and there weren't any. Not one song about Model View Controller. So then, of course, the next step is I tend to write one. So this year's song is a Model View Controller song. And once again, I thank you for your kind indulgence. Are we good to go? Am I good to go? And we're going to switch over to demo machine, the one Victor's in front of. 1 or 2. All right. And it goes something like this. Model view, model view, model view controller. MVC's a paradigm for factoring your code into functional segments so your brain does not explode. To achieve reusability, you gotta keep those boundaries clean. Model on the one side, view on the other, the controller's in between. Model view, it's got 3 layers like Oreos do. Model view, creamy controller. Model objects represent your application's raison d'etre. Custom classes that contain data, logic, and etc. You create custom classes in your app's problem domain. Then you can choose to reuse them with other views, but the model objects stay the same. You can model a throttle in a manifold, model of a 2-year-old, model a bottle of fine Chardonnay, model all the glottal stops people say, model the coddle in a boil in eggs, model the waddle in Hexley's legs. 1, 2, 3, 4. Model view. You can model all the models that pose for GQ. Model view. Controller. View objects tend to be controls that view and edit. Coco's got a lot of those, well written to its credit. Take an NS text view, hand it any old Unicode string. The user interacts with it, it can hold most anything. But the view don't know about the model, that string could be a phone number or the works of Aristotle. Keep the couple in loose. So achieve a massive level of reuse. Model view, all rendered very nicely in aqua blue. Model view, controller. You're probably wondering now, you're probably wondering how data flows between model and view. The controller has to mediate between each layer's changing state to synchronize the data of the two. It pulls and pushes every changed value. Yeah. Model view. Mad props to the small talk crew for model view. Controller. Model view. It's pronounced O-O, not ooh-ooh. Model view. Controller. There's a bit more to this star, a few more miles upon this road. Well, nobody seems to get much glory writing controller code. Well, the model is mission critical and gorgeous is the view. Well, I might be lazy, but sometimes it's just crazy how much code I write is just glue. And it wouldn't be so tragic, but the code ain't doing magic, it's just moving values through. And I wish I had a dime for every single time I send a text field string value. Model view. How we gonna deep six all that glue? Model view. Controller. Controllers know the model in view very intimately. They often are hard coding, which is very foreboding for reusability. But now you can connect any value you select to any view property. And I think you'll stop binding, then you'll be finding less code in your source tree. Yeah, I know I was astounded. That's not even a rhyme. But I think it bears repeating all the code you won't be needing when you hook it up in ID. Model view. It even handles multiple selections too. Model view. Model view. Hope I get my D5 before you. Model view.